Hallo, meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe heute was ganz Besonderes vorbereitet, und zwar geht es heute um Fake-up, wie wir Männer sagen, beziehungsweise Make-up, wie die Frauen sagen. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema, und ich habe das heute ins. Oh, hier fliegt wieder eine Transall, oder die heißen aber, glaube ich, nicht mehr so, weiß ich auch nicht. Lasse fliegen, die rauscht ganz schön. Ja, wo war ich stehen geblieben? Das Thema heute ist Make-up. So, und es ist ja wirklich für uns Männer, wir sind ja visuelle Wesen. Und so wie sich das mit der Blume verhält, die Blume hat ihre wunderschönen Blüten, damit die Biene kommt, die Pollen mitnimmt, also sich angezogen fühlt von dieser wunderschönen Blüte und zu der Blume hinfliegt, die Blüte die Pollen mitnimmt und die nächste Blume entsprechend bestäubt. Hallo? Und so ähnlich verhält sich das mit den Frauen auch. Also die locken uns Männer damit an. Die Augen wirken groß, die Haut wirkt glatt, das ganze Gesicht wirkt stimmig, alles sieht ganz wundervoll aus. Und dementsprechend glauben wir Männer, wir hätten hier eine 9 oder eine 8. Und was sich tatsächlich dahinter verbirgt, ist manchmal nicht mal eine 5, vielleicht auch nur eine 4. Und ohne dieses Make-up würden wir Männer mit diesen Frauen, würden es von ihr überhaupt nicht angezogen fühlen. Gar nicht. Wenn wir die in Natur sehen würden, würden wir sagen, oh Scheiße, nee, nee, nee, lass mal gut sein. Und deswegen kann für den einen oder anderen, und ich muss gestehen, ich hatte das auch schon mal, wenn man morgens neben so einem Mädchen wach wird, dass dieser Moment des Erwachens sich nicht mit dem deckt, was man da abends von der Party mitgenommen hat. Und das ist wirklich kein schönes Bild. Und deswegen kann ich auch den Frauen raten, macht das gar nicht, weil die Männer werfen euch danach weg wie ein Lappen. Also ich werfe so eine Frau danach weg wie ein Lappen, wenn ich auf die Illusion reingefallen bin. Heute kann mir das auch nicht mehr passieren. Damals habe ich das so gemacht, weil ich war total geschockt, weil ich habe unter dieser falschen Annahme etwas mit nach Hause genommen oder bin zu dem Mädchen mit hingefahren. Und das hat sich dann nicht ansatzweise mit dem gedeckt, was sie tatsächlich ist. Ja, lange Rede, kürzerer Sinn. Deswegen würde ich sagen, beginne ich mal mit dem ersten Bild, um euch das mal zu verbildlichen, weil ich finde das hochinteressant. Hier habe ich was. So, schaut euch dieses Schnuckelchen mal an. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, sie ist jetzt auf dem linken Bild nicht unbedingt hässlich. So, es ist ein normales Mädchen, tendenziell auch ganz niedlich. So, jetzt nicht wirklich sexy, aber ist okay. So kann man sich auf jeden Fall mit unterhalten, jetzt weiß man nicht, wie der Rest ist und so, spielt ja alles zusammen. Aber heute soll es mal nur um das Gesicht gehen und um den Effekt, den sie mit Make-up erzielt. Und auf dem rechten Bild seht ihr ganz klar, wie krass das, wie die Augen plötzlich leuchten, wie die Haut plötzlich einen ganz anderen Teint hat, die Lippen, das ist alles, das ist ein ganz anderes Mädchen. So, die Haare ganz anders. Also allein dieses Styling und diese Make-up-Geschichte, die Augenbrauen, das sieht alles in sich sehr stimmig aus. Und die strahlt ganz anders. Wenn man die jetzt so im Club sieht, dann würde man sagen, oh ja, heiß. Wenn man die linke sieht, sieht halt aus wie die klassische Frau, die neben dir im Auto sitzt und rumdagelt. Also ja, das, was die meisten halt tatsächlich zu Hause haben und das, was die meisten Mädchen auch tatsächlich sind, wenn die Maske runter ist. Ich finde, der Unterschied ist halt heftig. Ich habe hier nochmal ein zweites Beispiel. Was haben wir denn hier? Ja, haben wir zum Beispiel mal eine schwarze Frau. Ja, auch krass. Die hat hier halt einfach so Sommersprossen, kleine Pigmentstörungen. Und ja, ihr seht, wie der Unterschied ist. Und ich finde den halt einfach gewaltig. Total glatte Haut, Augen leuchten. Klar, ist natürlich wahnsinnig gemacht, ist wahnsinnig gespachtelt. Ist wie so ein Auto, wenn er das mal gesehen hat, wenn das irgendwo reingefahren ist, ist irgendwo an irgendeiner Stelle kaputt, hat eine richtige Delle, dann wird das auch wieder mit dem Hammer zurechtgekloppt, dann kommt der Spachtel drüber, Spachtel wird abgeschliffen, neu gelackt und dann habt ihr wieder eine wunderbare Fläche. Und genau das Gleiche habt ihr hier halt auch. Und das spielt keine Rolle, welcher Ethnie diese Frauen angehören. Das spielt überhaupt gar keine Rolle, wo die herkommen, aus welchen Teilen der Welt. Dieser Make-up-Effekt ist bei allen gleich. Und guckt euch an, die Augen völlig stumpf, rechts völlig am Leuchten, die Augenbrauen wieder. Das ist eine ganz andere Frau. Es ist die gleiche Frau, aber es ist eine komplett andere Frau. Und dahingehend sollte man sich wirklich mal sensibilisieren, um wirklich durch die Illusion durchgucken zu können. Deswegen schockt mich so eine aufgetakelte Frau gar nicht mehr. Und hier, das ist auch heftig. Das ist auch heftig, Leute. Total krass. Guckt euch mal links und rechts an. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Die rechte, das ist, also ich find die rechte wunderschön und die linke ist halt, ja, die linke. Und das ist beides halt die gleiche Frau. Das kann Make-up machen. So. Ich finde, das ist wirklich das Augenöffnend. Lasst das auf euch wirken. Guckt dieses Video fünfmal hintereinander. Macht auf Pause. Guckt euch diese Unterschiede an. Also, ich finde es einfach heftig. Und das ist genau das, wenn ihr jetzt abends auf irgendeine Veranstaltung. Ich mache das hier mal ein bisschen kleiner. Ich bin irgendwie weniger zu sehen. So, zack, zack. Ja. Wenn ihr jetzt abends auf irgendeine Gala geht oder auf irgendeine eine Firmenveranstaltung oder dergleichen, Event, eine bessere Party, irgendwas dergleichen, dann sehen die alle aus wie rechts und in Wahrheit sind die alle wie links. So. Fliegt schon wieder der nächste Flieger. Und das ist natürlich schwer, wenn man jetzt in ihrem Bann ist, weil sie ja wirklich so wirklich attraktiv ist auf dieser rechten Seite. Die Zähne wunderbar weiß, das Make-up perfekt, die Augen leuchten und wie auch durch diesen Kontrast mit diesem Dunkel um die Augen, ich weiß gar nicht, wie heißt das? Eyeliner, Lidschatten, ich bin kein Profi auf dem Gebiet. Jedenfalls das, was die sich dann immer so am Spiegel runterziehen und da so reinmalen, machen alles dunkel und dann hat man halt diesen wunderbaren Kontrast zu ihrer Augenfarbe und daher kommt dann dieses Leuchten. Aber das ist Fake, weil am nächsten Morgen leuchtet die gar nicht mehr. Dann wird die wach, hat zwei Flaschen Sekt getrunken, macht sie ihre Augen auf und dann da leuchtet gar nichts mehr an diesem Mädchen. Und dann kommt auch der Moment des Erwachens, was habe ich da eigentlich getan? Was habe ich da mitgenommen und was wollte ich mitnehmen und was habe ich tatsächlich bekommen? Sind völlig unterschiedliche Dinge. Und ja, schauen wir mal weiter. Ich habe hier noch ein paar Augenöffner für euch. Die finde ich auch krass. Die finde ich richtig krass. Also in Bezug auf den Unterschied. Von vorher zu nachher. Links auch. Gut, manchmal sind die Fotos, man will ehrlich sein, die Fotos sind nicht manchmal nicht ganz optimal getroffen, die sollen auch diesen Kontrast darstellen, aber es ist halt heftig. Links, da leuchtet gar nichts, Doppelkinn, Augenringe, völlige 0815, 3,8 vielleicht eine 4. Weil sie scheint ja jetzt nicht allzu übergewichtig zu sein, das scheint den meisten Männern ja zu reichen, aber da sieht man mal, wie krass der Unterschied ist und was so ein bisschen Make-up und so ein bisschen Pose, ein bisschen das Kinn gestrafft, was das ausmacht. Aber vor allem halt wieder das Make-up. Wieder die Augen, wieder das Dunkle drumherum und wieder dann wirken die Augen größer und strahlen. Also dieses rechte Mädchen, wenn mich das aus dem Auto angucken würde, da könnte man denken, ach ja, Mensch, vielleicht ist das ja ein Engagement wert. Das linke Mädchen guckt man sich also, geh weiter. Und das ist die gleiche Frau. Und deswegen schärft euren Blick dahingehend, dass ihr auf diese Illusion gar nicht mehr reinfallt. Ja, schauen wir nochmal weiter. Das hier ist auch heftig. Ist auch heftig. Rechts auch wieder und links. Ne? Ich brauche gar nichts dazu sagen. Das macht Make-up. Das verändert komplett. Und das ist dann auch schon Betrug. Das ist Fake. So. Weil ich möchte sehen, was ich bekomme. Ich möchte nicht. Und damit manipulieren uns die Frauen. Die legen morgens ihre Kriegsbemalung an. Das ist deren Kriegsbemalung, um uns in ihren Bann zu ziehen. Um nichts anderes geht es dabei. Das machen die für Männer. Wir sollen darauf anspringen. Wir sollen glauben, dass sie schöner ist, als sie ist. Darum geht's. Und darauf möchte ich beim besten Willen nicht mehr reinfallen. Jetzt haben wir hier nochmal eine Prominente, auch dass ihr es mal gesehen habt. Boah. So, boah, heftig. Auch wieder Miss Richie Rich. Jeder weiß, wer sie ist. Und die gute Heidi. Ja, rechts, gut, die ist jetzt auch schon in die Jahre gekommen, aber rechts wieder, das sieht erstmal ganz okay aus. Ich fand sie nie, ich habe es nie verstanden, den Hype um diese Frau. Aber links, Alter. Ich sehe da was ganz, ganz Komisches. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Und was man aus dieser Frau auch wieder rausholen kann mit Make-up. Links, die können wir für gar nichts nehmen. Hier ist die Klobürste, da ist das die Herren-WC, mach bitte sauber, hier sind deine 50 Cent beim Rausgehen. So sieht die aus. Und rechts ist wieder eine strahlende, attraktive Frau. Und das macht nur diese Maske, dieses Make-up. Und das schafft eine perfekte Illusion, die uns Männer also wirklich völlig gaga macht. Und deswegen guckt gar nicht hin. Ja, wie gesagt, das geht nur darum, uns zu verzaubern und uns in ihren Bann zu ziehen. Hier habe ich nochmal so ein Exemplar. Obwohl ich hier bei der sagen muss, also rechts finde ich die, ich mag ja so Latinas, finde ich ganz heiß. Rechts muss ich jetzt sagen, finde ich die jetzt wirklich heiß. So ein J-Lo-Typ. Links ist jetzt schlecht getroffen, ohne Make-up. Bei der muss ich sagen, auch auf dem linken Bild, ich möchte die Frauen gar nicht schlecht machen. Das ist nicht meine Absicht. Ich möchte wirklich nur diesen Kontrast darstellen, dass ihr das wirklich mal seht. Und auch bei ihr ist der Kontrast natürlich gewaltig. Also der Unterschied von vorher, nachher quasi, mit Make-up und ohne Make-up. Bei ihr möchte ich aber sagen, okay, also die könnte vielleicht auch ganz attraktiv aussehen, ohne diese ganze Maske. Mit hat die natürlich ein wahnsinniges Potenzial. Und ich bin auch schon durch dieses Mit-Make-up, also durch diesen Fake, durch diese Frau, die in der Realität gar nicht existiert, schon in ihren Bann gezogen. Wie verrückt das ist. Möchte ich ehrlich sein. So, ich gucke mir das rechte Bild an und denke, boah, so, und muss mich dann wieder meine Red Pill Awareness wieder in mir wecken und sagen, nee, Moment mal, stopp. So, aber ich bemerke sofort, wie dieses rechte Bild mich, das spricht mich als Mann an. Das ist total verrückt. Also mich spricht eine Frau an, die nicht existiert. Das ist das Verrückte daran. Ja, schauen wir mal weiter. Ja, das ist auch heftig. Gut, sie kann jetzt nichts für ihre schlechte Haut, aber man kann sie wegmachen. Also die kann jetzt abends auf eine Party gehen und ja, ganz andere Frau. Und morgens wacht ihr neben der anderen Frau da denkt, wer bist du denn? Dich kenne ich doch gar nicht. Das ist wirklich crazy. Ja, jetzt haben wir hier nochmal so ein Celebrity, auch eine Sängerin, Pink. Heftig. Die links, die sieht, das ist unglaublich, das ist wirklich... Es ist unglaublich. Wenn ihr die jetzt auf einer Gala kennenlernt, kommt sie mit ihrem Ferrari oder was, die ist ja auch Richie Rich und sieht so aus wie rechts und strahlt und so weiter. Gut, mal abgesehen davon, dass sie kurze Haare hat, das eh eine Red Flag ist, aber so sieht die aus und so wie links werdet ihr dann morgens neben ihr wach. Und oh. Leute, sprachlos, wirklich sprachlos. Rechts sieht sie aus wie so eine 27-jährige Strahlemaus und links sieht sie aus wie eine 44-jährige. Oh mein Gott. So, boah, also wirklich, sieht aus wie, wird bald zu einer Oma links. Das ist nicht die gleiche Frau, das ist unglaublich. Und das kann alles Make-up. Und deswegen habe ich gar kein Interesse mehr, irgendwas zu daten oder auf irgendeine Party, irgendein Mädchen, irgendeine aufgetakelte Tante da kennenzulernen. Das macht doch gar keinen Sinn. Das macht doch gar keinen Sinn. Das auch hier. Auch gut, die ist auch links ganz niedlich. So, hier ist rechts hat sie aber irgendwie eine andere Augenfarbe, manchmal ist das wegen dem Foto oder so. Aber rechts ist natürlich wieder heftig, wahnsinnig attraktiv. Und links ist halt wieder eine ganz normale Frau halt. So, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie hässlich ist, auf gar keinen Fall. Aber auch wieder rechts und links, das ist nicht die gleiche Frau. Und sie verkauft mit der rechten Aufmachung natürlich eine Illusion, die sie in der Realität, wie ihr seht, nicht einhalten können. Ich finde sie links jetzt auch nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die irgendwie schrecklich ist oder so. Aber der Kontrast, also Female Nature steckt in den allen drin, das ist logisch. Das will ich damit nicht sagen, nur rein die Optik. Ich würde jetzt links sagen, nicht, dass sie unbedingt schrecklich aussieht. Nur dieser Boost-Effekt mit dem Make-up ist natürlich wieder gewaltig. Die hat sich ja von einer vielleicht einer 6,5 auf eine 9 geboostet. So, das ist halt ein wahnsinniger Effekt und darauf fallen wir Männer rein. Hier habe ich sie auch noch eine, ich habe sie die rote Zofe genannt, hier in meiner Bilderbezeichnung. Das ist auch krass. So, wenn ihr sie links im Büro kennenlernt, also wenn sie eure Arbeitskollegin ist, ja gut, zieht jetzt nichts vom Teller. Und wenn er sie aber nicht im Arbeitsumfeld kennenlernen würde, sondern wieder auf der Gala oder auf irgendeiner Veranstaltung, auf irgendeiner Party rechts, würde sagen, oh, okay, oh, die ist doch ganz hübsch. Obwohl sie ist rothaarig, ist irgendwie überhaupt nicht mein Typ. Auch nicht schlimm, gibt es auch genug Männer für, so, die da mal irgendwie was mitmachen wollen. Viele finden Rote ja heiß, ich überhaupt nicht. Aber wie gesagt, es geht um den Kontrast. Und deswegen kann ich euch Männer raten, ja, weg mit den Weibern hier. Geh weiter. So, deswegen kann ich euch Männer nur raten, also wenn ich eine Frau kennenlernen würde und ich würde die irgendwie, weiß ich auch nicht, würde mit der ein bisschen Zeit verbringen wollen, weil wie gesagt, das Beziehungsding, ich wiederhole mich in jedem Video, weil es dem einen oder anderen immer noch nicht klar ist, ist für mich quasi durch, gibt keine langen Beziehungen mehr, man könnte kurzfristig, gibt für mich kein Zusammenwohnen, also alles, was die MGTOW-Philosophie ausmacht, habe ich völlig verinnerlicht für mich, ich möchte da mich keiner Gefahr groß aussetzen, ich möchte mein Nervenheil beisammenhalten, meine seelische Ruhe wahren und all diese Dinge und diese ganzen Gefahren. Also ich möchte das absolut nicht. Aber wenn ich für ein kurzes Engagement was Schönes bräuchte, dann würde ich auch jedem Mann empfehlen, wenn du hinter die Fassade kommen willst, geh mit ihr schwimmen. Und dann gibt es auch keine Ausreden, von wegen, ich halte meinen Kopf nicht unter Wasser und ich plansche da so ein bisschen rum, dass ich bloß nicht nass werde. Nein, nein, tauch sie runter und dann seife ihr richtig mit der Hand durchs Gesicht, wie so ein Kumpel früher beim Schnee, bei einer Schneeballschlacht, wenn du mit Schnee eingeseift hast. Richtig mit Wasser durch die Fratze. Diese ganze Maske muss mal runter, so wie ich aussehe. Ich brauche mich hier keine Maske, wenn ich mich hier von Video vor die Kamera setze. Dann mache ich gar nichts. So, das Einzige, was ich mache, ist, ich mache mir die Haare ein bisschen zurück, damit ich vernünftig aussehe und dann ist das Thema durch. Mal bin ich rasiert, wenn ich ein paar Kundentermine habe und wenn nicht, dann lasse ich sie wieder ein bisschen wachsen, den Bart. Das juckt mich alles gar nicht. So, dafür brauche ich nicht ins Solarium, dafür brauche ich mich nicht bräunen, dafür brauche ich mich hier nicht glattziehen mit irgendeinem Spachtel, wie das der eine oder andere Moderator am Fernsehen macht. Ist alles fake as fuck. Ich bin so, wie ich bin. Ich kann mich hier vor die Kamera setzen und jeder kann mich sehen, so wie ich bin. Fertig. Das können die Frauen aber nicht. Das können die nicht. Keine Frau würde sich so, wie sie ist, so vor die Kamera setzen. Das Manipulative in ihrem Wesen, das kann sie nicht. Das ist nicht möglich. Sie muss etwas anderes von sich präsentieren als das, was sie ist. Grundsätzlich. Schaut euch die Frauen an. Ja, das ist die Wahrheit und deswegen dieses Video. Ich wollte euch das einfach mal zeigen, weil ich finde gerade diese beiden Bilder, vorher, nachher, also geschminkt, ungeschminkt, finde ich wirklich augenöffnend und das wollte ich euch einfach mal zeigen, damit ihr, meine lieben Magic Men, versteht. Ich bin mir sicher, viele von euch sind euch sich dessen völlig bewusst, aber auch die sich dessen noch nicht bewusst sind, sollen wirklich lernen, durch diese Illusion durchzuschauen, weil das rettet euch das Leben. Es ist einfach so, dass ihr nicht am Ende da irgendwas gemacht habt. Und das ist ja das nächste Jahr auch unfair. Auch jetzt Männer, die noch Familie gründen wollen oder die noch Kinder haben wollen, die suchen sich jetzt logischerweise ihre Frau auch nach der Optik. Oder sie können ja gar nichts dafür. Wir Männer sind ja unserer Biologie unterworfen, was diese Partnerwahl auch anbelangt. Ich bin ja der Meinung, da geht auch sehr viel unbewusst ab. Also auch so Pheromone, da bin ich jetzt kein Experte drin, aber ich glaube tatsächlich, dass es das gibt. So dieses Sprichwörtliche, ob man sich riechen kann oder nicht, da geht halt sehr viel drüber und auch über die Optik. Und wenn wir jetzt was präsentiert bekommen, können wir das, glaube ich, unterbewusst nicht wechseln. Wenn wir da jetzt was wahnsinnig Attraktives sehen, dann springt das Reptiliengehirn quasi an und sagt, so, hübsch, haben wollen, Paarung, Kinder, um das mal vereinfacht auszudrücken. Und deswegen ist dieses Red Pill-Bewusstsein so wahnsinnig wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen und durch diese Illusion durchzugucken, da wirklich seinen Magic Stick unter Kontrolle zu haben. Absolut. Dreimal, viermal drüber nachdenken. Gerade wenn dieser Drang aufkommt, ich will irgendwas, irgendwie warum, dann durchatmen, warum will ich das überhaupt, was passiert hier gerade, sich das nochmal bewusst machen und durch die Illusion durchschauen. Bitte tut das, weil das rettet euch, weil wenn ihr die Realität seht, wollt ihr gar nicht mehr ran, so geht's mir. Wenn ich die Realität sehe, nee, das ist mir zu real. Ja, meine lieben Magic Man, ich denke, die Message ist klar. Worum es hier geht. Ich denke, es ist auch recht unterhaltsam, sich das einfach mal anzugucken oder es einfach gesehen zu haben. Ja, Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eure Daumen hoch, unbedingt, ganz wichtig. Supportet mich, bin ich euch wirklich dankbar für und ihr helft damit dem ganzen Kanal und damit, dass die Message auch mehr Männer erreicht, wenn ihr mir mehr Daumen hoch gebt, wenn ihr mehr kommentiert. Und wenn ihr mich meinen Channel noch nicht abonniert habt, lasst mir gerne ein Abo da, das ist auch sehr wichtig. Und worum ich euch auch noch bitten will, teilt das Video auch gerne, braucht ihr mich auch nicht fragen. Der eine oder andere hat gefragt, ob man mein Video irgendwie mit seinen Freunden teilen kann oder ob man es bei Facebook teilen kann oder dergleichen. Selbstverständlich könnt ihr es teilen. Also überhaupt gar keine Frage, teilt es mit jedem Freund, den ihr habt. Über WhatsApp geht ja schnell, Leute, übers Handy, zack, zack. Einmal rübergeschickt an jeden Freund, wo ihr meint, der sollte das oder jenes mal gesehen oder gehört haben. Weil ihr könnt damit tatsächlich sein Leben retten. Wenn der einmal meine Videos hoch und runter gesehen hat, dann weiß der, worum es geht. Und dann hat er, ich sag mal vorsichtig, ein neues Bewusstsein und läuft vielleicht nicht mehr ganz so dumm blauäugig seinem eigenen Verderben entgegen. Und das würde mir schon reichen. Also da bin ich schon wirklich dankbar für. Für jeden Mann, dem man vor der Klippe nochmal sagen kann, halt, stopp, da geht's abwärts, bleibt mal lieber stehen, finde ich, ist eine großartige Sache. Also Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen. Tschüss.